Nun irrten die halbtoten Hosen, von Durst geplagt, schon seit Wochen auf den sieben Meeren umher. Orkan und Skorbut hatten die Mannschaft bis ans Ende ihrer Kräfte gebracht. Dann endlich, am 52. Tag ihrer Odyssee, tönte es vom Ausguck: Land in Sicht! Vor ihnen lag die Insel ihrer Träume.